aufnehmen. So. Okay, hallo ihr Lieben. Für alle, die nicht ständig da sind, stelle ich nochmal kurz den Laden vor. Das ist das Edelohr, Libertäre Infoladen Kulturtreff. Wir machen Veranstaltungen wie diese hier, Bildungsveranstaltungen und auch Veranstaltungen gänzlich anderer Art, zum Beispiel Spieleabende oder Nähworkshops, Umsonstprojekte und so weiter und so fort. Alles passiert auf Spendenbasis, niemand profitiert von irgendwas, wir haben auch keine Angestellten. Genau, wer Bock hat mitzumachen, kann voll gerne uns ansprechen. Es ist ziemlich niedrigschwellig und ziemlich easy, sich bei uns einzubringen. Heute haben wir einen Vortrag zu Allmendegütern von Professor Henning Bess von der TU Kaiserslautern. Lehrstuhl Soziologie und allgemeine Sozialstrukturanalyse. Ne, andersrum. Okay. Genau, ich glaube, ich muss dich nicht weiter vorstellen. Du sagst wahrscheinlich noch kurz was und dann können wir direkt... Nein, ich bin ja schon vorgestellt. Da muss ich eigentlich nichts mehr zu mir sagen. Also, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier und halte einen kleinen Vortrag zum Thema Allmendegüter. Wir hätten den Vortrag vielleicht ein bisschen besser abstimmen können, sodass ich dann auch gewusst hätte, was das konkrete Interesse der Zuhörenden ist. Aber ich hätte streamlinen können. Jetzt mache ich einen relativ allgemeinen Überblick, ne, würde ich sagen. Ich würde vorschlagen, dass ihr für Fragen, Verständnisfragen direkt unterbrecht, aber bitte keine Grundsatzdiskussion während des Vortrags anfangen. Ne? Sonst kommt dann noch Folie 4, ja, oder sowas, kommt dann für eine Dreiviertelstunde, ja, und dann kommen wir nicht mehr weiter. Vielleicht würde sich das Problem bei 3 Folien später auch schon gleich wieder auflösen. Ne? Aber wenn ihr was nicht versteht, bitte einfach fragen. Ne? Gut, ich werde ungefähr so den Vortrag aufbauen. Ich rede zunächst darüber, was denn Allmende- und Kollektivgütern von anderen Gütern, vor allem Privatgütern, unterscheidet. Dann diskutiere ich die Tragedy of the Commons. Was das ist, hören wir dann. Und schließlich Ansätze auf der Forschung, wie die Tragödie, also hier diese Tragödie, überwunden werden kann. Ja? Nämlich über ein nachhaltiges Management von Common Pool Resources. Ja? Common Pool Resources ist ein anderer, etwas weiterer Begriff für Allmendegüter. Ich werde teilweise englischen Text auf den Folien haben. Kann jemand kein Englisch? Es ist okay, kein Englisch zu können, ja, dann müsste ich aber mehr übersetzen. Gut. Also, was sind Allmendegüter? Wenn du dich vielleicht woanders hinsetzt, dann kann ich das. Ja, danke. Wenn man Allmendegüter kontrastieren möchte mit anderen Gütern, ist es am einfachsten, sich zwei Eigenschaften der Ressource anzuschauen und der Ressourcennutzung, nämlich erstens, inwiefern Nutzer ausgeschlossen werden können von der Nutzung, leicht oder schwer, und inwiefern die Ressource, Ostrom schlägt ja für den Begriff Subtractability, ja, wie hoch die Subtractability der Ressource ist. Also inwiefern die Ressource weniger wird, wenn man sie nutzt. Ja? Das ist klar, eine Flasche Bier, ich trinke einen Schluck, ist weniger drin. Ja? Ich gehe in die Sonne, um mich zu bräunen, Sonne wird nicht weniger durch das Bräunen. Ja? Also kann eben diese Subtractability niedrig und hoch sein. Andere Begriffe, die hierfür verwendet werden, ist Rivalität im Konsum. Ja, statt dieser Subtraktibilität führt zu Schwierigkeiten, denn der Begriff, weil die Ressource bleibt ja sub. Es gibt einen, keinen vernünftigen Begriff dafür, nicht? Bleibt auf Deutsch. Sie bleibt ja subtrahierbar, auch wenn es keinen rivalitären Konsum gibt. Ja? Wenn jetzt wenig genutzt wird, nur. Erschöpflichkeit ist ein anderer Vorschlag. Oder Erschöpfbarkeit ist auch Voraussetzungs. Voller, ja, denn ja, also diese Abnehmen durch Nutzung ist jetzt zentrale, ja. So, jetzt haben wir die große Klasse von privaten Gütern. Da wird gesagt, die Subtraktibilität ist niedrig und der Ausschluss ist leicht. Ich denke, diesmal muss man tauschen. Ja. Aber jetzt sind wir dann bei Privatgütern, ist klar, man kann Leute leicht von Nutzung ausschließen, sagen, es ist mein Bier, du trinkst davon nichts. Wenn man, wenn die Alternative hierzu sind, dann sogenannte Clubgüter. Das ist ein Schwimmbad, ja, oder ein Tollgut. Man muss Eintritt zahlen, dann kann man das Schwimmbad, aber die Ressource wird gemeinsam genutzt, nämlich das Schwimmbad. Ja. Das interessiert uns eigentlich nicht. Was uns im Wesentlichen interessiert, sind diese beiden hier, das Kollektivgut, das reine Kollektivgut, bei dem die Nutzer schwer ausgeschlossen werden können und sie auch nicht weniger wird durch die Nutzung. Weltfrieden zum Beispiel wird nicht weniger, dass wir ihn alle genießen würden, wenn wir ihn hätten. Und hier haben wir eine hohe Subtraktabilität der Ressource und eine schwere Ausschließbarkeit von Nutzern bei Almenden. Das sind klassisch die gemeinsamen Weiden einer Gemeinde. Ja, das ist die Almende, auf Englisch Commons. Ja. Etwas allgemeiner gefasst eine Common Pool Resource, also eine Ressource, die gemeinsam von Nutzern genutzt wird und eben weniger wird, wenn sie genutzt wird. Ne? Hierüber reden wir hauptsächlich. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen diesen beiden. Die Probleme bei der Erstellung von Kollektivgütern sind aber eigentlich die gleiche wie die Probleme beim Management von Almenden. Ja? Ja, also das hier ist das, worüber wir hauptsächlich reden. Ne? Wir haben, hatte ich schon gesagt, ganz klassisch, eine gemeinsam genutzte Weide mit hier 5 Rindern. Die gehören 5 Bauern. Und wenn ein 6. Bauer in das Dorf zieht, kann er auch seine Kuh auf diese gemeinsame Weide stellen. Ja, das ist die ganz klassische Almende. Häufig haben wir sogenannte Fisheries, ja, also Fischgüter, ja, Fischgründe, gemeinsam genutzte Fischgründe. Und Wälder, ja, Forest Trees, das ist eine zerstörte, ja, ein zerstörter Wald natürlich. Ne? Hier ist noch ein bisschen Malteser, noch ein bisschen Malteser. Schon abgeholzt. Ja, das sind so die drei Dinge, die tatsächlich in der Forschung zum Management von Almendegütern am meisten diskutiert werden. Weiden, Fisheries und Forest Trees. Ne? Das sind also eigentlich immer natürliche Ressourcen, die das Hauptaugenmerk der Forschung auf sich ziehen. Es gibt zusätzlich noch die großen globalen Almenden, ja, eine saubere Atmosphäre und die Temperatur unserer Erde. Da ich ja hier von Fridays for Future eingeladen wurde, müsste jeder wissen, was das ist. Wir haben hier die Temperatur, ich glaube 1990, in Abweichung vom langjährigen Mittel. Dunkelrot ist plus 3 Grad. Ne? Und hier haben wir im frühen 19. Jahrhundert die Abweichung vom langjährigen Mittel. Das sehen wir hier. War wesentlich kälter als heute, außer offensichtlich hier. Ja? Wir nutzen als Nutzer alle gemeinsam diese Ressource. Ja? Und je mehr CO2 wir in die Atmosphäre ausstoßen, desto stärker wird der Klimawandel. Das ist auch relativ klar. Ja? Und dieses hier sind eben die großen globalen Almenden. Die unterscheiden sich vor allem in der Größe und in der Nutzerzahl. Ja? Und in Dingen wie Beobachtbarkeit des Verhaltens von anderen. Ja? Und in der Bedeutung natürlich für unser Überleben von den kleinen lokalen Almenden. Ja, es gibt nun einen Ansatz, geprägt durch Garrett Hardin 1968 und Mankiw Olsen 1964, ja, die Tragedy of the Commons. Die beiden argumentieren überzeugend, dass Nutzer kollektiver Ressourcen in sogenannten sozialen Dilemmata gefangen sind. Diese sozialen Dilemmata ergeben sich dadurch, dass man Kosten externalisieren kann. Ja? Bei normaler Nutzung von privaten Gütern, wenn Sie diese Ressource übernutzen, dann muss man eben die Kosten der Übernutzung auch selbst tragen. Ja, wenn ich eine Kiste Bier habe, die ich mir auf eine Woche aufteilen muss, weil sie erst in der nächsten Woche wieder erneuert wird durch meine Eltern, die so großzügig sind, mir das zur Verfügung zu stellen, und ich trinke am ersten Tag das ganze Bier aus, habe ich die nächsten 6 Tage nichts, richtig? Wenn aber ich in einer Situation bin, in der ich diese Kosten nicht alleine tragen muss, weil ich in einer WG wohne, in der jeder diesen Kasten Bier kriegt, dann kann ich vielleicht einfach das Bier der anderen trinken, ne? Und damit meine Kosten externalisieren. Ja? Hierdurch wird die kollektive Ressource zerstört, ja? Beziehungsweise übernutzt im Rahmen dieser Tragedy-Betrachtung. Und als Lösung schlägt Hardin vor, die Kosten zu internalisieren, also die gemeinschaftlichen Ressourcen zu privatisieren oder sie staatlich zu kontrollieren, zum Beispiel über Zugangskontrollen wie in Nationalparks. Die Argumentation, das haben wir hier auch, ja, kollektive Ressource, die bewirtschaftet wird, ist die Straße. Jeder dieser Nutzer denkt, if these idiots would just take the bus, I could be home by now. Ja. Manchmal lacht jemand über die Witze, die eingebaut sind, selten. Ja. So, das ist jetzt ein bisschen formell, aber eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn wir es uns anschauen. Ich überführe diese Situation der Nutzung der gemeinsamen Ressource in ein Zwei-Personen-Spiel, nennt sich das. Zwei Bauern nutzen gemeinschaftlich ihre Almende und sie haben Kühe. Hier steht noch Schaf, hier ist erst Schafe geschrieben, aber jetzt habe ich dann hier Kühe auf dem Bild. Dann habe ich es geändert in Kühe, aber oft sieht er nicht überall. Ja. Also sie haben immer die Möglichkeit, die Anzahl der Kühe, die sie auf der gemeinsamen Weide stehen haben, zu erhöhen oder nicht zu erhöhen. Ja, jede Saison. Nun nehmen wir an, dass die Ressource an der Grenze ihrer Nutzungsfähigkeit bewirtschaftet wird. Ja, also es stehen genau so viele Tiere auf der Weide, wie sie sich von der Weide ernähren können und dann die Weide wieder entsprechend nachwächst. Ja. So, die Bauern haben jeweils 2 Strategien. Nicht erhöhen oder erhöhen. Nicht erhöhen oder erhöhen. Hier habe ich dann die Auszahlungen pro Bauer auf Basis der eigenen Strategie und der anderen Strategie. Die jeweils ersten sind die Auszahlungen für Bauer 1 und die zweiten für Bauer 2. Ja? Und jeder Bauer kann nur für sich selbst wählen. Ja? Also ich kann wählen, ob ich nicht erhöhe oder erhöhe. Aber ich kann nicht dem anderen sagen, was er zu tun hat. Ja, das kann der andere alleine entscheiden. So, hier haben wir einen Parameter C. Ne? Das sind die Kosten für Kost, die Kosten der Übernutzung durch eine Kuh. Ja? Dividiert durch die Zahl der Nutzer. Ne? Also wenn die Weide eben an der Grenze der Wirtschaftlichkeit eben also der Nachhaltigkeit bewirtschaftet wird. Wir nehmen ein Tier mehr, dann wird sie überweidet, dann kriegen die Kühe nicht mehr genug zu essen und wachsen nicht so stark, wie sie es sollten oder bei Schafen nicht genug wollen, was weiß ich. Ja? Jedenfalls gibt es Kosten der Übernutzung. Diese Kosten der Übernutzung muss aber ich als übernutzender Bauer nicht alleine tragen, ja? Denn nicht nur meine Kühe hungern, sondern die Kühe der anderen hungern auch und meine Kühe können ja auch deren Futter fressen, das ist ja gemeinsames Futter. Deswegen tragen alle die Kosten der Überweidung anteilig, sodass ich hier die Kosten der Übernutzung durch die Zahl der Nutzer noch dividiere. Ja? Also, je mehr Nutzer wir auf der Weide haben, desto geringer sind also die individuellen Kosten, die ich zu tragen habe, für mein Fehlverhalten. In der Atmosphäre ist das auch ganz klar. Wenn wir an CO2 denken, die individuellen Kosten an Umweltzerstörung, die dadurch entstehen, dass ich mit dem Diesel in die Stadt fahre, sind sehr, sehr gering. Wenn ich es nicht mehr mache, ist der Beitrag zum Klimaschutz äußerst marginal. Es geht um Millionen von Tonnen CO2 und nicht um die ein paar Gramm, die ich bei dieser einen Fahrt Ausstoß oder auch Nichtausstoß. Ja? Deswegen genau hier diese Kosten C. So, was kann ich machen als Bauer? Ich kann erhöhen, dann habe ich den Nutzen einer Kuh mehr, minus die Kosten. Die sind relativ klein, weil sie dividiert werden. Ne? Und sie sind sowieso erst im Extremfall so groß wie ein Schaf, ne? Eine Kuh. Für den zweiten gilt genau das Gleiche. Wenn er nicht erhöht, hat er keinen Zusatznutzen. Wenn er erhöht, hat er den Zusatznutzen von einer Kuh minus die Kosten. Ne? Jetzt kann es auch passieren, dass nicht nur ich erhöhe, sondern der andere erhöht auch. Dann haben wir beide den Zusatznutzen von einer Kuh minus zweimal die Kosten der Übernutzung. Ne? So, das Problem ist jetzt folgendes. Wir vergleichen mal die Größen. In den allermeisten Fällen ist 1 minus c mehr als 0. Ja? Nur wenn c größer als 1 ist. Und das passiert eigentlich nicht. Ja? Also würde ich als Bauer, wenn der andere nicht erhöht, erhöhen. Ja? Möchte man Ertrag maximieren, das tue ich natürlich, indem ich hier den höheren Wert wähle. 1 minus c ist größer 0, also mache ich eine Kuh mehr auf die Weide. Schauen wir uns an, was passiert, wenn der andere eine Kuh mehr auf die Weide macht. 0 minus c im Vergleich zu 1 minus 2c, ja, ist auch 1 minus 2c größer, ja, als 0 minus c. Ja, weil diese c ist ja relativ klein, sodass diese 1 durchschlägt. Ne? Gut, das heißt, egal was der andere Bauer macht, der rationale Bauer würde erhöhen um eine Kuh, wählt also dieses hier und umgekehrt gilt genau das Gleiche. 1 minus c ist größer als 0 und 1 minus 2c ist größer als 0 minus c. Ja? Spieltheoretisch sagt man, es gibt hier eine dominante Strategie. Die dominante Strategie, also das, die Strategie, die zu besseren Ergebnissen führt, individuell, unabhängig davon, was der andere macht, ja, ist hier eine Kuh mehr auf die Weide zu stellen, so dass sich hier dann ein sogenanntes Gleichgewicht ergibt, aus dem sich die Nutzer eigentlich nicht mehr befreien können, weil der individuelle Wechsel der Strategie nachteilig wäre, ja, ist, dass beide eine Kuh mehr auf die Weide stellen. In der nächsten Runde auch, in der nächsten Runde auch. Ja, jeder sagt, I want another cow. Ja. Und dieses ist nun das soziale Dilemma, das eben nur entsteht dadurch, dass man letztlich hier durch Zahl der Nutzer dividieren kann. Ja. Das ist das Externalisieren von Kosten. Ja. Das ist zum Beispiel auch das, was die Banken gemacht haben, ne? Als sie fast pleite gegangen sind. Ne? Haben auch die Kosten externalisiert. Immer schön, wenn man das machen kann. Deswegen nehmen wir an, dass die Bauern das hier auch tun. Das führt zur Übernutzung der Ressource und schließlich dazu, dass die Ressource dann zerstört ist und die Bauern im Extremfall gar nicht mehr von ihrer Weidewirtschaft leben können. Ne? Und weil es eben ein Gleichgewicht ist, kommen sie da auch nicht raus. Ne? Das Gleichgewicht ist dadurch gekennzeichnet, dass es eben zunächst mal so bleibt. Gut. Hier sind ein paar Annahmen drin, ja, in diesem Modell der Tragedy of the Commons. Zunächst mal natürlich eine Eigennutzorientierung. Das ist aber eine recht einfache Annahme. Ja. Das klingt immer so, weil man es nicht will, dass die Menschen eigennutzorientiert sind, ja, sagt man, die Annahme ist falsch, ja, aber möchte mir jemand sein Fahrrad schenken? Ich bräuchte eins, dann hätte ich drei, ja. Gut, niemand möchte es, also Annahme scheint mir, die kann man relativ einfach machen, Eigennutzorientierung, ja. Andere Annahmen sind problematische. Es gibt keine Kommunikation zwischen den Nutzern und wenn die Nutzer miteinander kommunizieren, dann lügen sie. Ja? Also wenn der hier gefragt wird, was machst du denn nächste Runde? Dann sagt er, bleib zu Hause, keine neue Kuh. Ne? Aber ja, da die Anreizstruktur eindeutig ist, wird er dennoch eine neue Kuh auf die Weide stellen. Ja? Und vorherige Absprachen und gebrochene Absprachen werden in dem Modell nicht sanktioniert, sind einfach nicht in die Anreizstrukturen eingebunden. Ja? Die ganzen Spieler sind nicht in eine Gemeinschaft eingebunden, sie haben keine Sanktionsmöglichkeiten etc. pp. Ja? Dieses Modell ist in Teilen problematisch, in Teilen aber auch sehr, sehr lehrreich. Ja? Bei lokalen Allmenden ja, sind diese Annahmen nicht wirklich realistisch. Ja? Also wir können häufig annehmen, dass Personen, die eine lokale Allmende gemeinsam nutzen, miteinander reden. Wir können eventuell annehmen, dass sie in eine Gemeinschaft eingebunden sind, in die Dorfgemeinschaft oder sowas, und dass sie die Möglichkeit haben, andere zu sanktionieren. Ja? Wenn das alles gegeben ist, kann es eventuell anders aussehen. Ja? Aber diese Annahmen kann man nicht einfach so treffen bei lokalen Allmenden. Und dann stimmt eventuell diese Prognose über Nutzung als Gleichgewicht nicht mehr. Ja? Bei globalen Allmenden, und tatsächlich ist es so, dass wir viele lokale Allmenden finden, die auch nachhaltig genutzt werden. Ja? Wenn wir uns aber die globalen Allmenden anschauen, die Atmosphäre beispielsweise, ja, sind die Annahmen durchaus eher realistisch. Ja? Es gibt keine Kommunikation zwischen den Nutzern, ja? Vielleicht zwischen Einzelnen. Ja? Die Kollegen von Fridays for Future, Kaiserslautern, reden vielleicht miteinander, aber vielleicht schon nicht mehr mit den Kollegen von Fridays for Future Warschau. Ja? Und vor allem nicht mit allen Nutzern unserer Atmosphäre. Ja, das ist klar, Kommunikation ist hier schwierig. Es gibt keine Einbindung in eine Community, ja, das heißt nicht notwendigerweise geteilte Normen und so weiter. Und keine Sanktionsmöglichkeiten. Ja? Also wir haben keine Möglichkeit, die Amerikaner dafür zu sanktionieren, dass sie mit Pickups fahren. Ja? Und die Franzosen haben keine Möglichkeit, uns zu sanktionieren, weil wir alle SUVs kaufen. Ja? Und so weiter. Also diese Annahmen kann man eben bei globalen Allmenden treffen. Und tatsächlich ist es so, dass wir bei globalen Allmenden auch massive Probleme beobachten. Denken wir nur an den Klimawandel oder die Überfischung der Weltmeere. Ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber irgendwie sind 90% der Fischbestände übernutzt. Ja? Und scheint sehr schlimm zu sein. Ja? Aber auch bei globalen Allmenden ist es nicht immer so problematisch. Ich habe zwei Beispiele. Das hier sind lokale Allmenden, und zwar mit beschäftigen wir uns gleich näher. Das sind zwei Fischressourcen in Maine, in Nordamerika, in Neuengland. Das hier ist der Bestand an Groundfish. Ja, das sind Sachen wie, das sind Fische, die auf dem Boden leben. Ja. Cod. Ich habe es nachgeschaut, was das ist. Kabeljau zum Beispiel. Ja, das ist ein Groundfish. Ja, sind massiv zurückgegangen, deutlich übernutzt, überfischt worden. Und das hier sind Hummer. Hier haben sich die Bestände sehr positiv entwickelt und werden eben nachhaltig genutzt. Ja, die Ressource wird hier wirklich vorbildlich bewirtschaftet, ne? Und diese eben nicht. Und beides aber lokale Elementen, bitte. Ja? Beides lokale, ja, und beide hier in Maine. Ne? Mit auch nicht wahnsinnig vielen Nutzern. Ja? Also sehen wir, es gibt schon Unterschiede. Ja? Man kann nicht einfach sagen, lokal, dann raufen sich die Leute schon zusammen. So ist es nicht. Ne? Aber sie können es halt leichter tun. Und hier haben wir zwei globale Allmenden. Die CO2-Konzentration steigt und die Konzentration an Ozone-Depleting Substances Also, ja, das, was das Treibhaus, nicht das Treibhaus, das Ozonloch verursacht hat. Wie hießen die Substanzen? FCKW. Ja, die FCKW-Konzentration ist eben auch angestiegen, ja, und dann hier in den 90ern ist die Debatte stärker geworden, was man machen sollte. Es gab eine einfache technische Lösung, ja, einfach andere Kühlmittel verwenden, ja. Das wurde dann tatsächlich implementiert und die Konzentration von FCKW in der Atmosphäre und anderen ODS steigt eben nicht mehr an, ja. Also diese globale Einwende konnte dann in eine nachhaltige Nutzung überführt werden, die andere aber nicht. Ja? Hierzu werde ich nicht mehr viel sagen, ja? Aber das geht nur darum zu zeigen, es ist nicht so, lokal funktioniert gut, global funktioniert gar nicht. Ja? Aber es ist eben so, hier gab es eine leichte technische Lösung. Ne? Und darauf sollten wir uns bei dem Klimawandel nicht verlassen. Da gibt es keine leichte technische Lösung. Ne? Auch nicht zu sagen, wir machen jetzt Batterien in die Autos statt Benzin. Ne? Keine leichte technische Lösung. Erstens ist sie schwierig und zweitens ist keine Lösung. Ja? Deswegen wird es hier weiter zu Problemen kommen. Ja, im Verlauf der Forschung zur Nutzung von Common Pool Ressourcen haben sich eine ganze Reihe von Management-Prinzipien gezeigt, die hilfreich sind bei der nachhaltigen Nutzung eben dieser gemeinschaftlichen Ressourcen. So die große zentrale Figur in der Forschung zum Management von Common Pool Resources ist Eleanor Ostrom, leider mittlerweile verstorben, hat 2009 als erste und bisher auch als einzige Frau den Ökonomie-Nobelpreis bekommen. Das frühere Hauptwerk von ihr heißt auch Governing the Commons aus dem Jahr 92. Ja, also ihre Forschungsagenda war eben: How can common resources be managed successfully by the people who use them? Ja, das war die Zusammenfassung des Nobelpreiskomitees, was so ihr Forschungsschwerpunkt war, wofür sie auch den Nobelpreis bekommen hat. Sie hat eben selbst bahnbrechende Arbeiten vorgelegt, aber nicht nur sie, sondern auch viele andere haben über die Jahre hunderte von Studien vorgelegt. Erstens Fallstudien zu lokal genutzten Allmenden und zweitens auch spieltheoretische Arbeiten und Simulationen und experimentelle Arbeiten zu verschiedenen Faktoren wie Eigenschaften der Ressource und Eigenschaften der Nutzergruppe und Institutionen die Nutzung von gemeinschaftlichen Ressourcen beeinflussen. Ich stütze mich jetzt im weiteren Verlauf auf Arbeiten von Ostrom und Aitchison. Ne? Aitchison hat über Jahrzehnte die Hummer- und Groundfish-Nutzung in Maine untersucht und hat da auch ganz wichtige Studien vorgelegt. Das ist nochmal eine andere Darstellung dessen, was ich vorhin gezeigt habe. Das sind nicht die Bestände, die ihr hier seht, das sind die Fangzahlen, die hier als Indikator für die Bestände verwendet werden, ja, auch von Aitchison selbst eben. Man sieht das gleiche wie vorhin. Ja? Also hier die Hummer-Ressource kann sehr gut genutzt werden und die Groundfish-Ressource wird eben nicht nachhaltig genutzt und ist wirklich mittlerweile fast erschöpft. Und die Groundfish-Industrie in Maine steht da vor ganz erheblichen Problemen. Ich habe jetzt, als ich den Vortrag vorbereitet habe, nochmal recherchiert. Dann gab es einen New York Times-Artikel aus dem Jahr 2007, in dem dann berichtet wird, dass hier die Leute auf den Fischerbooten, die halt ihre Schleppnetze hinter sich herziehen, manchmal auch Hummer mitfangen, ne? Und die dürfen sie in Maine aber nicht anlanden. Ja, die müssen sie zurückwerfen. Und in anderen Häfen, in anderen Ländern, also anderen States, dürfen sie das schon. ja, sie nutzen, aber hier müssen sie zurückwerfen. Deswegen wollten sie eine Gesetzesänderung, dass sie auch die Hummer behalten dürfen, die sie fangen. Ja? Woraufhin dann die Vereinigung der Lobsterfischer recht empört war und gesagt hat, naja, die haben ihre eigene Ressource zerstört, ja, und jetzt wollen sie unsere noch nutzen. So, ne? Das wird also durchaus auch gesehen dort in der Community, wer seine Allmende vernünftig nutzt und wer das nicht tut. Jetzt kommt viel englischer Text. Soll ich ihn übersetzen, wenn ich was dazu sage? Ja, okay. Also, Atchison und Gardner sagen nun, dass Fischbestände mit freiem Zugang eben ein Problem kollektiver Nutzung, Collective Action Dilemma produzieren. Also genau das, was wir vorhin gesehen haben in diesem kleinen Zwei-Personen-Spiel mit dem Gleichgewicht, das zu Übernutzung führt. Und aus dieser Perspektive, aus der Tragedy of the Commons Perspektive, ist die interessante Frage, oder ist zunächst mal der interessante Unterschied, ja, dass die diese Fischer, ja, es nicht geschafft haben, das Gefangene-Dilemma, so heißt dieses spezifische Dilemma, was ich vorhin gezeigt habe, also das, die allgemeinere Variante davon ist das Gefangene-Dilemma, dass die das nicht lösen konnten, aber die Hummerfischer dieses Gefangene-Dilemma doch lösen konnten. Ja. Warum ist das so? Ja, hier ein paar Dinge zu dem Niedergang der Grundfischbestände. Grundfisch ist kein deutsches Wort, aber ich habe keine Übersetzung für Grundfisch gefunden. Ja, Grundfisch ist so eine Gruppe von 15 Fischen, inklusive Gelbschwanzflundern oder so, die eben auf dem Boden leben. Ja, und halt, kann man das sagen? Also, es gibt keinen Wikipedia-Eintrag für Grundfische. Ich habe nur Einträge für eine bestimmte Art des Angelns, die Grundfischerei, gefunden. Ich referiere hier nur meine Google-Ergebnisse. Ja? Na, aber es ist ja klar, worum es geht. Das eine sind die Fische, die schwimmen auf dem Boden, das andere sind die Hummer. Ne? Also, die Frage ist, warum ist der Bestand an Grundfischen eingebrochen? Und der Konsens ist, dass die Übernutzung durch Menschen der hauptsächliche Grund dafür ist. Ja? Es gibt auch andere Einflussfaktoren auf die Bestände, Wassertemperatur, Salzgehalt und Jagd durch Säugetiere, ja, also Delfine wahrscheinlich, die eine Rolle spielen, aber die sind wohl im Vergleich zum Einfluss der Überfischung marginal. Also der Hauptgrund ist tatsächlich, zu viel Fisch wurde durch die Fischer entnommen. Wie sieht nun die Organisation der Fischer aus? Sie ist, so Atchison, tatsächlich sehr locker und geprägt davon, dass sie sich nicht kennen und nicht in dichte Netzwerke eingebunden sind. Ja, es gibt so Crews von 5 bis 10 Leuten auf den einzelnen Booten. Die sind zwar Teil eines sozialen Netzwerks, aber sie interagieren nicht mit den Personen von anderen Schiffen, zumindest nicht regelmäßig, kennen sie teilweise gar nicht. Dann Fischer aus einer bestimmten kleinen Region, also Maine ist insgesamt schon gar nicht so groß und hier geht es dann um Ortschaften, kennen nicht die Fischer aus anderen Regionen. Ja. Und die Industrie ist sehr heterogen, es gibt verschiedene Assoziationen der Fischer, die unterschiedliche Interessen verfolgen und sich dabei dann auch widersprechen in Zustimmung oder Ablehnung von möglichen Maßnahmen. Es gab jetzt ganz viele Gesetzesinitiativen oder auch Gesetze, die gemacht wurden, staatliche Regulierung der Nutzung von Grundfischen in Neuengland. Ja, angeblich involving virtually every kind of management tool. Ja, also alles Mögliche, was man probieren kann im Management dieser Fischereiressource wäre probiert worden. Quoten, Einschränkungen des Gears, der Ausrüstung und Restriktionen der Zeit im Jahr, in der man fischen darf und der Tage, die man auf See sein darf. Hat man alles versucht, nichts hat funktioniert. Ich habe mal diese Tabelle kopiert, wir gehen das jetzt nur kurz drüber. So die ersten Regulierungen hat es schon in den 70er Jahren gegeben. Hier waren es nur seit Mitte der 90er Maßnahmen genannt. Hier haben wir zum Beispiel Änderungen in der Größe der Netze. Ja, zwei Gegenden wurden geschlossen, auf denen gar nicht gefischt werden darf. Die Tage auf See wurden begrenzt. Die Fangmengen wurden reduziert. Anzahl der Ausfahrten und der Tage auf See wurden wieder reduziert. Gut, was hier jetzt gemacht wurde, steht hier eigentlich nicht. Nochmal Tage auf See reduziert. Ja, dann also wurden alle möglichen Dinge versucht. Es hat alles nichts gebracht. Ja? Ihr erinnert euch an diese Kurve von vorhin. Und Edgen sagt hier, naja, das Wichtige ist, wenn wir uns all diese Maßnahmen anschauen, dass erstens die Fischer unzufrieden waren mit dem gesamten Managementprozess und mit eigentlich allen Maßnahmen, die gemacht wurden, dass die heterogenen Organisationen der Fischer eigentlich nie einen Konsens hatten darüber, ob einzelne Maßnahmen sinnvoll waren oder nicht, und sie dann gegen sie opponiert haben. Die einen und die anderen nicht. Ja? Die einen waren dafür, die anderen waren dagegen. Das führt natürlich dazu, dass die Akzeptanz dieser Maßnahmen sehr gering ist. Ja? Und ja, there has always been a good deal of cheating. Ja? Also sind einfach wohl nicht eingehalten worden, diese Maßnahmen. Und es ging alles sehr langsam. Ja, extreme Bürokratie, dann Opposition der Nutzer gegen die Maßnahmen, Gerichtsprozesse sowohl der Nutzer gegen den Staat als auch andere Gebietskörperschaften gegeneinander und so weiter. Ja, also alles katastrophal. Ja, es hat überhaupt nichts geführt. Ja. Also hier haben wir ein Beispiel von Top-Down-Management durch die Regierung, das überhaupt nicht funktioniert hat, obwohl es mit bester Absicht durchgeführt wurde. Ja, also all diese Maßnahmen wurden eben tatsächlich in der guten Absicht durchgeführt oder eingeführt, die Fischbestände zu erhalten. Die Nutzer haben alle ein Interesse daran, die Fischbestände zu erhalten, und trotzdem haben sie nicht gewirkt. Ja? Und trotzdem ja, wurde immer wieder dagegen verstoßen, obwohl das Ganze eine relativ kleine Nutzergruppe ist. Ja? Also es ist nicht vergleichbar mit der nicht funktionierenden Regulierung der Hochseefischerei. Ja? Der ganz starke Anstieg der Bestände der Hummer kann laut Edgerton auf drei Faktoren zurückgeführt werden, aber die genauen Gründe seien nicht sicher. Wichtig ist die Wassertemperatur im August, ja, die das Larvenwachstum begünstigt, wenn sie richtig ist. Lustigerweise die Menge an Groundfish. Ja? Weil je weniger Groundfish, desto weniger kleine Hummer werden von dem Groundfish gefressen. Ja? Und eben hier diese Regeln zur Nutzung der Ressource, die unterstützt wurden von den Hummerfischern, und ein Anwachsen der Conservation Ethic, ja, also eine Ethik, die auf eine nachhaltige Nutzung der Hummerressource abzielt. Die Nutzergruppe ist nun dadurch gekennzeichnet, dass sie territorial stark gebunden ist, ja, das ist ja bei den Fischern, bei den Groundfish-Fischern nicht der Fall. Die können mit ihrem Boot einfach auch woanders hinfahren. Das ist bei den kleinen Booten der Hummerfischer nicht der Fall. Und es gibt eine spezifische soziale Organisationsform dort, die HMS als Harbor Gang bezeichnet. Ja, also das ist eine Gruppe von Fischern, die von einem bestimmten Hafen aus startet zu fischen, und diese lässt neue Nutzer nicht unbedingt zu, ja? Und sie kontrolliert ein bestimmtes Territorium, in dem Fallen aufgestellt werden. Ja? Also dieses Hummer, nee, habe ich hier nicht, dieses Hummerfischen passiert mit Fallen. Ich habe nachher ein Bild davon. Ne? Also die Mitglieder dieser Harbor Gang können im bestimmten Territorium Fallen aufstellen. Und diese Mitglieder können sich sehr gut beobachten, ja? Sehen, was die anderen machen. Ob sie zum Beispiel zu viel Fallen aufstellen, ob die Fallen so sind, wie sie sein müssen, ob sie im richtigen Territorium sind. Also die Territorien lassen sich relativ leicht verteidigen, ja? Sodass auch hier die stärkste Sanktion, ja, die man eben hat gegen zum Beispiel einen Fischer aus einem anderen Gebiet, der im eigenen Territorium fischt, ist einfach die Boje, die an der Falle dranhängt, abzuschneiden. Ne, das geht ganz leicht. Also die Falle ist unter Wasser, da ist eine Schnur dran, eine Boje oben, dass man es findet. Schneidet man die Boje ab, findet man die Falle nicht mehr. Ja, und das geht, zack, ja, ist es weg. Also lässt sich leicht verteidigen. Aber es gibt gestufte Sanktionen, Warnungen, hier irgendwelche Symbole oder eben das Abschneiden von Bojen. Die Gruppen sind stabil, das heißt, die Fischer aus einem bestimmten Hafen verbringen eine lange Zeit eben in diesem Hafen, ja, ihr ganzes Leben im Wesentlichen. Und wie schon gesagt, ist die Beobachtung und die Sanktionierung von anderen Fischern hier recht leicht. Auch hier gab es ganz viele gesetzliche Regulierungen, die aber in Kommunikation und im Konsens schließlich mit den Hummerfischern aufgestellt wurden. Ja, wir müssen die nicht alle durchgehen, aber es gibt so Größenregulierungen. Es gibt eine Regulierung, dass die, das ist eine spezifischere Größenregulierung. Das ist eine Regulierung zu schwangeren Hummern, die nicht gefangen werden dürfen. Es dürfen nur Fallen verwendet werden und eben keine Netze oder Speere. Ja. Die Fallen müssen so ausgestattet sein, dass zu kleine Hummer wieder raus können und zu große Hummer gar nicht erst rein können. Sie müssen so ausgestattet sein, dass die Netze der Falle sich auflösen mit der Zeit, falls eine Falle verloren geht, ja, dass sich die Hummer nicht daran dann verheddern dauerhaft. Ja. Und diese Maßnahmen waren eben sehr erfolgreich. Sie sind zum Teil aber halt auch einfach. Ja. Also das hier ist eine Maßnahme zum Schutz schwangerer Hummer. Ja, er wird einfach, wenn ein Fischer einen schwangeren Hummer gefangen hat, dann kann er hier eine Kerbe hineinschneiden. Ja? Und das tut wohl nicht weh. Ich meine, das ist aber, ist ja auch. Hier sind wahrscheinlich viele Veganer, ja. Das, nicht gut für den, nicht gut für die individuellen Hummer, was da alles gemacht, vor allem das Fangen und das Essen hinterher nicht. Ne? Aber dieses spezifische Einschneiden dieser Schuppe schmerzt halt nicht. Ne? Aber wenn dann dieser Hummer wieder gefangen wird, solange dieses V noch sichtbar ist, muss er wieder zurückgeworfen werden. Ja? Das erhöht eben die Bereitschaft zur Compliance mit, damit die schwangeren Hummer auch tatsächlich zurückzuwerfen. Vorher hat man dann halt irgendwie die Eier entfernt und gesagt, war doch gar nicht schwanger. Ne? So. Hier Also das sind, ne, das sind alles sehr einfache Maßnahmen. Ne? Hier haben wir eine neue Falle. Ne? Hier geht der Hummer rein und wenn er zu klein ist, kann er da drüben wieder raus. Ja? Und dann, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, dann geht er hier wohl auch noch irgendwie durch. Aber jedenfalls, die sind zweiteilig, ja? Diese Fallen. Ja? Also, nein, das Wesentliche ist eben hier die Möglichkeit für zu kleine Hummer wieder herauszukommen und Tatsache hier, dass da zu große Hummer gar nicht erst reingehen. Und dann haben wir hier zur Messung der Größe gibt es diese ganz einfachen Instrumente. Ne? Wenn sie müssen mindestens so lang sein, sonst werden sie wieder zurückgeworfen und höchstens so lang. Ja? Wenn sie zu groß sind, müssen sie auch wieder zurückgeworfen werden. Ja? Und diese Maßnahmen haben wohl alle dazu geführt, dass sich die Fischbestände sehr gut entwickelt haben. Ja? Jetzt sagt Aitchison, dass die kleine Größe der Habergangs, ja, mit relativ wenig Mitgliedern und die Homogenität dieser Habergangs in Verbindung mit dem territorialen System, das auch leicht verteidigt werden kann, eben sehr geholfen hat, dass diese Regeln auch beachtet werden. Ja? Und dass dann die Ressourcen sich erholen kann. Es gab auch bei den Hummern wohl mal ein Problem mit Übernutzung. Die neue Forschung würde nun auch kulturelle Phänomene betonen und die Verbindung zwischen den Regeln und auch dem Glauben zum Beispiel an die Wirksamkeit der Regeln. Ja? Also ihr habt ja vorhin gesehen, in diesem einfachen PD-Spiel spielt es überhaupt keine Rolle. Ja? Da ist der relevante Faktor nur dieser C-Parameter, die Kosten der Übernutzung. Ja? Aber es gibt eben auch andere Faktoren, die wichtig sein. Und in der Hummerindustrie wäre es eben nun genau so, dass über die Zeit sich eine Ethik der nachhaltigen Nutzung entwickeln konnte, weil eben die Regeln erfolgreich waren. Ja? So dass sich die Überzeugung, ob es denn was bringt, kurzfristig zu verzichten auf einzelne Hummer, geändert hat. Ja? So dass die Argumentation ist, eben die Fischer haben mit der Zeit gelernt, dass es in ihrem Eigeninteresse ist, das zu machen, weil dann die Fänge eben nicht nur konstant geblieben sind, sondern sogar angestiegen. Ja? Also das ist wohl ein besonders einfach zu managender Fischbestand, den wir hier haben. Ja? In der Groundfish-Industrie war das alles nicht so. Aitchison sagt nun, naja, es gäbe ein paar Möglichkeiten, auch hier die Übernutzung zu reduzieren. Man müsste Schleppnetze abschaffen, Regeln aufstellen, um trächtige Weibchen zu schützen und Nursery Grounds, das ist dort, wo die kleinen Fische leben, schützen. Damit man das machen kann, muss man die Industrie in kleinen Einheiten, die lokal basiert sind, managen. Man müsste die Fischer einbinden in den Managementprozess, sodass sie selbst Regeln entwickeln können und auch ändern können, wenn sie sie nicht für adäquat halten. Es müsste eine Möglichkeit geben, um das Durchsetzen der Regeln zu stärken. Und die Regeln sollten eben langsam eingeführt werden. Und wenn dann durch diese Maßnahmen die Fänge ansteigen, ja, würde sich über die Zeit eben auch diese unterstützende Conservation Ethic entwickeln. Ja. Und das ist natürlich das Beste, wenn diese neuen Normen entwickelt und internalisiert sind, sind die Probleme nur noch halb so groß. Ja? Aber sie entwickeln sich eben nicht von selbst, sondern so sagt er nur, wenn all diese Probleme hier gelöst sind, würde das passieren. Gut, das waren jetzt nur zwei oder ein Beispiel aus einer Region mit zwei verschiedenen Ressourcen, die von kulturell gleichen und ein gleiches ökonomisches Umfeld eingebundenen Nutzergruppen vollkommen unterschiedlich genutzt werden, erfolgreich und nicht erfolgreich. Von diesen Fallstudien gab es nun wirklich Hunderte. Ja? Und Eleanor Ostrom und Kollegen haben dann auf Basis dieser Hunderten von Fallstudien eine Reihe von Managementprinzipien abgeleitet. Das hier ist ein einfaches Szenario, steht drüber, von Ostrom 98. Na, hier haben wir Kooperation zwischen den Nutzern und dann hier den Netto-Nutzen, ja, Net Benefits. Das hier ist letztlich die nachhaltige Nutzung der Ressource. Ja, und das Maß an Kooperation, das ja in der reinen Dilemma-Situation null ist. Ja, das Equilibrium ist ja nicht kooperieren, nicht kooperieren. Also haben wir als Vorhersage unter der Situation von null Kommunikation und null Einbindung in eine Gemeinschaft haben wir eben null Kooperation. Die Kooperation kann aber ansteigen, wenn Reziprozitätsnormen ansteigen. Und dieses sei eben abhängig von diesem Netz von Reputation, Vertrauen und Reziprozität. Ja, das entsteht aber nicht von selbst. Was ist Reziprozität? Reziprozität ist letztlich ein fairer Tausch, ja, der auch über mehrere Ecken stattfinden kann. Ja? Also generalisierte Reziprozität wäre eben, dass man etwas gibt und weiß, von irgendjemandem wird man auch entsprechend wieder zurückbekommen. Direkte Reziprozität ist ein normaler Tausch. Nicht nur von Gütern, sondern auch von anderen Dingen. Ne? So, diese Entwicklung von Vertrauen, Reputation und Reziprozität wird durch eine Reihe von Dingen erleichtert. Ja? Sie sind in kleinen Gruppen leichter. Sie ist leichter, wenn es direkte Kommunikation zwischen den Nutzern gibt, wenn Informationen über die Handlungen der Akteure leicht beschafft werden können. Ja, das sind so zentrale Dinge. Ja, und dann haben wir hier die Kosten, davon eine Einigung zu erstellen. Ja, je höher die Kosten sind, desto geringer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich geteilte Normen entwickeln. Ja, also dieses Dreieck hier sei ausgesprochen wichtig und die Entwicklung eben, ja, das ist letztlich auch das, was dann Aitchison als Teil dieser Conservation Ethic dann auffasst. Ja? Und diese würde sich eben besonders entwickeln, wenn eine Ressource schon gut genutzt wird. Ja? Und das wiederum lässt sich unterstützen durch genau 8 Managementprinzipien, ja, die ich jetzt hier aufgelistet habe. Das ist aus einem Science-Artikel von Dietz, Ostrom und Stern. Dieses hier sind Notwendigkeiten, ja, die Bedürfnisse der Gruppe, die erfüllt werden müssen. Ja, also es muss eine Möglichkeit geben, dass Informationen zur Verfügung gestellt werden. Es muss Konfliktlösungsmechanismen geben. Es muss Möglichkeiten geben, um die Einhaltung von Regeln zu gewährleisten. Es muss eine Infrastruktur geben, institutionell, technisch, physisch. Und die Anpassung an Veränderungen und Veränderungen sollte unterstützt werden. Ja? Also dieses muss irgendwie gegeben sein. Und Ostrom und Kollegen argumentieren eben, dass es insbesondere dann gegeben, wenn diese 8 roten Dinge vorhanden sind, ja? In der jeweiligen lokalen Organisation der Nutzergruppen, also Regeln, die zu den ökologischen Bedingungen passen. Ja, das bedeutet im Wesentlichen, dass man nicht einfach sagen kann, die Regeln, die man für die Nutzung einer kollektiven Ressource braucht, sind klar und überall gleich, sondern sie sind eben überall anders, je nachdem, wie die natürliche Ressource aussieht. Die Grenzen müssen klar definiert sein, sowohl der Ressource als auch der Nutzergruppe. Es muss eine Infrastruktur zur Beobachtung der Nutzung geben. Sanktionen bei Regelverstoß sollten abgestuft sein. Ne? Also es gibt ja zwei Extrempunkte von Sanktionen, entweder gar keine Sanktionen, jeder kann machen, was er will, oder sofortiger Ausschluss bei dem ersten kleinen Regelverstoß. Ja, und das kommt eben beides vor und beides sei sehr ungünstig. Nur wenn eben ein abgestuftes Sanktionierungskonzept vorliegen würde, könnte man davon ausgehen, dass es zu einer nachhaltigen Nutzung kommt. Es muss Möglichkeiten geben, um Konflikt zu managen, und zwar einfache Möglichkeiten, ja, also für die Nutzer mit wenig Kosten verbunden, also nicht nur Geldkosten, sondern auch Zeit und Nerven und was weiß ich. Ja. Es muss Deliberation geben, ja, analytische Deliberation steht hier, das heißt, alle Maßnahmen und Eigenschaften der Ressource und der Nutzung müssen von der Nutzergruppe tatsächlich auch besprochen werden. Ja. Also es muss ein Plenum letztlich geben, in dem das alles diskutiert wird. Es wird empfohlen, wenn die Ressource größer ist, auch gestufte Organisationsformen einzuführen. Ja. Governance at multiple levels from local to global. Und eine institutionelle Vielfältigkeit, ja, also verschiedene Arten von Institutionen wären eben gut, eben nicht nur zu sagen, alles wird auf dem Plenum besprochen, ja, sondern verschiedene Institutionen. Ja. Und dieses sind so die, das ist letztlich das Ergebnis von 30 Jahren Forschung, ja. Wenn diese institutionellen Eigenschaften einer Nutzergruppe und das im institutionellen Umfeld der Nutzung der Ressource gegeben sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie auch nachhaltig genutzt werden kann. So wie ich die Ergebnisse verstehe, ich hatte gerade noch ein Paper gelesen, in dem dann für 20 Fallstudien angezeigt wurde, ob diese institutionellen Mechanismen hier etabliert sind und wie nachhaltig die Nutzung dann am Ende war. Für mich sah es so aus, als ob diese beiden, ja, oder diese drei, ja, diese beiden hier, ja, also ob diese beiden Dinge das Wichtigste wären. Erstens abgestufte Sanktionen, und zweitens Mechanismen zum Umgang mit Konflikt. Ja. Es war auf alle Fälle so, wenn in allen Fällen, in diesem Paper, in denen diese beiden nicht gegeben waren, stand dann immer failed. Ja. Also wenn das nicht gegeben war, sind sie alle gescheitert. Ja. Das hier scheint mir also unverzichtbar zu sein. Ja. Und die anderen, wie weit sie verzichtbar sind, ist dann auch eine empirische Frage. Ne. Gut, ich komme dann zum Schluss. Generell möchte ich festhalten, dass eben Common-Pool-Ressourcen immer von dem Risiko der Übernutzung bedroht sind, eben weil man Externalitäten produzieren kann, also Kosten durch individuelle Beiträge zur Übernutzung auf andere aufpfropfen kann. Und damit gibt es dann Anreize zum Trittbrettfahren. Dieses Risiko ist aber nicht, ist eben nur ein Risiko, ja, es tritt nicht immer ein, schicksalshaft. Ja, also es lässt sich generell in kleinen Gruppen leichter vermeiden als in großen Gruppen. Und bei geringen Anreizen zum Trittbrettfahren. Ja, wenn die Anreize zum Trittbrettfahren größer werden, wird es natürlich schwieriger. Und sorgfältig gestaltete und an die Ressource und die Gruppe angepasste institutionelle Arrangements sind eben zentral, um das Scheitern dieser Nutzung zu verhindern. Und eben zu diesen institutionellen Arrangements gibt es halt wahnsinnig viel Forschung. Wir haben wirklich auch sehr viel darüber gelernt, wie Organisationen von gemeinsamen Ressourcen aussehen müssen, um erfolgreich zu sein. Ja? Ich muss dazu sagen, mein Eindruck ist aber, dass es eben fast alles Beispiele von lokalen Ressourcen sind. Ne? Also es gibt, ich habe noch kein Paper gelesen, wenig überraschend, das zeigen konnte, welche Institutionen denn wirklich dabei helfen, um den Klimawandel abzuwenden. Ja? Wir hatten jetzt ja gerade wieder das Klimagipfel. Die EU hat sich verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu sein, richtig? Wer trägt die Kosten davon? Ja, es haben schon einzelne Länder gesagt, sie machen es nicht. Ne? Polen zum Beispiel hat sich schon gemeldet. Und wie soll man das machen? Ja? Atomenergie? Ne? Also das sind so ein bisschen hin bis 2050. Ne? Sonst würde ich wetten, ob es klappt. Ich würde nicht darauf wetten. Ja? Leider. Ja? Aber all diese Forschungsergebnisse kann man übertragen auf globale Allmenden und man kommt dann eben letztlich zu diesem Punkt. Ja? Institutional Nesting. Ne? Das ist so das, was passieren muss. Aber all diese Institutionen helfen eben relativ nur ein bisschen, ja? Wenn es keine wirkliche Bereitschaft der Nutzer gibt, die Übernutzung auch zu verhindern. Wenn sie also nicht sehen, dass ihr langfristiger Nutzen massiv ansteigt, ja, durch nachhaltige Nutzung, dann werden sie es nicht tun, egal wie die Institutionen ausgestaltet sind. Ja? Außer die Sanktionen sind sehr hoch. Ne? Aber auch Sanktionieren kostet. Und das Etablieren eines Sanktionierungsstabes ist auch wieder ein Kollektivgut. Und wer will die Kosten davon tragen? Ja, das ist ein sogenanntes Kollektivgutproblem zweiter Ordnung. Das bedeutet im Wesentlichen, dass es schwierig wird, die globalen Allmenden zu managen. Ob es passiert, ob es funktionieren wird, werden wir sehen. Gut, so viel von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genau, also